Näher, noch näher, fest an dein Herz, ziehe mich, Jesus, durch Freude und Schmerz. Birg mich aus Gnaden in deinem Zelt, schirme und schütze mich, Heiland der Welt. Schirme und schütze mich, Heiland der Welt. Näher, noch näher, nichts hab ich hier, nichts, was als Opfer hertauget vor dir. Ach, nur ein sündiges Herz ist mein, Jesus, mein König, o wasche mich rein. Jesus, mein König, o wasche mich rein. Näher, noch näher, ganz in den Tod, gebe ich will dich, mein Herr und mein Gott. Was deinen Segen ernte mir, weltliche Freuden und irdische Ziel. Weltliche Freuden und irdische Ziel. Näher, noch näher, Völker und frei, bis alle eigene Rühmen vorbei. Bis all mein Leben dein Abglanz ist und du, Herr Jesus, mein alles mir bist. Und du, Herr Jesus, mein alles mir bist.